kein Ding, Alter. Kein Ding, kein Ding, Alter, yeah. Yeah. Und ich mach Welle wie Sinus, mein Republik so wie Chile. Alles im Blick wie wenn ich schiele. Ihr habt kein Biss so wie schiefe Zähne. Ich represente mein Ding wie Charlie die Peanuts. So wie TV Argentinien oder Pele Brasilien. Ich schreib Liebe, Rap liegt mir in der Wiege. Ich hab keine Ziele mehr im Leben, außer immer zu siegen. Ich hab diverse verschiedene Verse geschrieben, die dich allesamt ernähren wie Biele. Lese die Bibel und seh, dass Menschen sich lieben wie sich selbst, also nicht. Es ist seltsam, doch ich hab nichts mehr zu verlieren. Die Chinesen in Tibet nichts zu suchen, ihr seid zu gierig. Ich und Rap passen zusammen wie meine Schulzeit und Vieren. So wie Kriege und Schwüre, ey, ich kriege Geschwüre von eurem Shit wie bei Virus. Ich führe dieses Feld an vor vielen und ich brauch Geld, Mann. Homes, verkauf meine Niere. Ich stiere an die Wand, durch die Wand mit dem Kopf. Harakiri, no F-Funk. Die Ficker können nichts gegen diesen F-Fatun. F-Fatun. Die Ficker können nichts gegen diesen F-Fatun. Ich überflute das Land, ihr schwimmt wie Fische in die Labels. Ich hab Bock auf was Neues wie Britische in die Labels. Du hast ein Brigitte Abo, seh dich am Rand meines Weges. Wenn ich essen will, bestell ich mir Catering. Es ist jedes Mal dasselbe, erzähl es deinen Eltern, du hatest. Denn dieser F.A.L.K. kauft sich von seinem Geld ein Mercedes. Und du findest mich in der Szene nicht wie den Sinn deines Lebens. Und dir hängt eure Flaggen so, wie der Wind gerade weht. Es ist mir egal, ich deliver, verschwinde im Nebel. So wie Guerillas, ich will das nicht provozieren auf dein Mehl. Ihn jetzt hervorragend und nimmt ihn tief in die Kehle. Ich bin zwar broke, aber jung und hab noch so viel wie mehr Pläne. Ich gähne, denn dein Shit wirkt auf mich wie Migräne. Ihr beitet den Rest von den anderen fast wie eine Hygiene. Ihr kennt keine Hygiene, wo gehobelt wird, fallen Späne. Mir geht es gut wie Italiener, aber Bene. Ich gebe das Mic nicht ab, Mann. Die Ficker können nichts gegen diesen Rapper tun. No chance, baby. Die Ficker können nichts gegen diesen Rapper tun. Rapper tun. Können nichts geben.